Neben den Bauwerken zeigten erste Vermessungsarbeiten und spätere LIDAR-Untersuchungen auch ein verzweigtes Netz für die Verteilung und die Speicherung von Wasser. Das Spektrum reicht dabei von riesigen Reservoiren und Gräbern an den Tempeln bis zu kleinen lokal instand gehaltenen Kanälen. Durch die erfindungsreiche Konstruktion und die Verwendung von magerem Ton in Teilen des weit verzweigten, riesigen Systems war es möglich, sowohl Dürren als auch Überschwemmungen zu überstehen. Und so blieb die riesige Anlage von Angkor über viele Dürreperioden und politischen Krisen hinweg bis ins 14. Jahrhundert bestehen. Wie nicht anders zu erwarten, stellte diese riesige, urbane Metropole für die tropische Landschaft eine Belastung dar. Die von Menschen verursachte Entwaldung und die Bodenerosion hinterließen in der Region ihre Spuren. Aber wegen der weitläufigen landwirtschaftlichen Nutzung konzentrierte sich der Effekt nicht auf ein bestimmtes Gebiet, sondern er verteilte sich über den ganzen Einzugsbereich. Schließlich jedoch ging die Zeit von Angkor zu Ende. Im späten 14. Jahrhundert kam es zu immer extremeren Klimaschwankungen, in denen sich Dürren und Überflutungen abwechselten und die Teile des Bewässerungsnetzes zerstörten und bei den landwirtschaftlichen Erträgen ihren Tribut forderten. Paläste und Tempel wurden aufgegeben, und da die Bauern nun keinen Grund mehr hatten, in einem nicht mehr funktionierenden Staatssystem mit konkurrierenden Eliten zu bleiben, zerfiel die Stadtlandschaft. Aber auch hier kam es nicht zu einem vollständigen Kollaps, sondern zu weit interessanteren Folgen. Die Herrscher zogen in kompaktere Städte in der Region von Phnom Penh, wo sich bis heute die Hauptstadt Kambodschas befindet. Gleichzeitig bevölkerten die fleißigen Bauern eine immer größere Zahl kleiner Ortschaften entlang des Flusses Mekong und am Ufer des Sees Tonle Sap, wo sie für ihre zukünftigen Tätigkeiten eine stabilere Wasserversorgung vorfanden. Wie bei den klassischen Maya brach also das herrschende System zusammen, vor allem wegen der klimatischen Schwierigkeiten in einer Region, die es mit jahreszeitlich schwankenden Niederschlägen zu tun hatte. Dass Groß Angkor am Ende aufgegeben und von Aufständen erschüttert wurde, ist kein Grund, die Nase zu rümpfen. Aber die Elite dachte sich eine neue Strategie aus und zog in neue Machtzentren. Die Bauern dagegen, die die Ausdehnung von Anfang an vorangetrieben hatten, lebten weiter in einer Landschaft, die ihnen so lange den Lebensunterhalt geboten hatte. Dabei konzentrierten sie sich jedoch auf Flächen, die für Ackerbau und Viehzucht größere Nutzen versprachen. Wenn wir also den Blick von den überwucherten Tempelmauern abwenden, erkennen wir, dass Groß Angkor einen riesigen, höchst robusten Ansatz für städtisches Leben in den Tropen repräsentiert. Vergleichbare Verhältnisse findet man auch in einer der größten Touristenattraktionen Südasiens. In der UNESCO-Welterbestätte Anuradhapura in Sri Lanka, der Hauptstadt des singalesischen Königs Pandukabaya. Ihr Bau begann anscheinend um 500 vor Christus. Das Zentrum aus dem 3. Jahrhundert nach Christus ist charakterisiert worden durch monumentale buddhistische Tempel, Stupas, darunter das größte Backsteinbauwerk der Welt. Außerdem Klöster, Paläste und staatlich verwaltete Wasserreservoire für den intensiven Reisanbau. Diese Reservoire sind besonders eindrucksvoll. Das größte, Nuvaraweva genannt, wurde im 1. Jahrhundert nach Christus erbaut und hat eine Fläche von 9 Quadratkilometern.